Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Alles klar, der Andreas Kassbohm, genau. Aus Thüringen. Aus Thüringen. Aus Thüringen, Captain Nemo. Genau, so ist das. Und at Nautilus, ne? Ja, das ist ein Twitter-Account von mir noch, weil zu dem Zeitpunkt ich den Captain Nemo-Account nicht einrichten konnte aus technischen Problemen. Ach so, okay. Hallo erstmal, du bist aus Thüringen, woher genau? Ich komme aus dem Ilmkreis und direkt aus Ichtershausen, wo ich auch Direktkandidat für den Wahlkreis 192 bin. Das ist Ilmkreis und Gotha, die beiden Landkreise. Oh, schöne Ecke. Ja, sehr schöne Ecke. Ich kenne die. Deine Präferenzen. Du möchtest im Bundestag. Warum? Ich möchte in den Bundestag, weil ich unbedingt für Transparenz in der Politik sorgen möchte. Da ich aus der Verwaltung komme, ist es für mich natürlich besonders traurig zu sehen, welche Möglichkeiten auch die Mitarbeiter aus der Verwaltung eigentlich hätten, wenn sie dürften. Und das ist ein großes Problem, was wir nur politisch lösen können. Und genau deshalb muss ich hier an dieser Stelle sozusagen die Seiten wechseln. Ich muss also aus der Verwaltung raus, muss in die Politik, wo ich aktiv mitbestimmen kann, wo ich also Transparenz in Gesetze gießen kann. Okay, also das heißt, du möchtest dich mehr, du beschäftigst dich hauptsächlich mit dem Thema Transparenz in der Politik, Transparenz in den Rathäusern, oder ist dein Spektrum noch ein bisschen größer? Nein, mein Spektrum ist natürlich viel, viel größer. Das geht um Verwaltungsmodernisierung in dem Sinne, dass unter anderem wie zum Beispiel Streamings, was auch wieder mit in die Transparenz hineingeht, dass aber auch alleine um die Umsetzung von Informationsfreiheitsgesetzen zum Beispiel natürlich auch technisch in den Verwaltungen hinterlegt sein muss, dass man nicht, wie das in manchen Rathäusern zum Beispiel der Fall ist, Sachen im Word schreibt. Dann werden sie ausgedruckt, werden dann alle verteilt und wenn das dann einer im Internet will, dann wird es wieder auf einen schmutzigen Scanner eingescannt und kein Mensch kann es wirklich benutzen, kann danach suchen, kann es indizieren. Es ist einfach grausam. Ja, es ist dann für die Leak-Webseiten das Beste. NKF, also dieses neue kommunale Finanzmanagement, sagt dir das was? Es ist in Nordrhein-Westfalen ganz große Mode, in Thüringen auch? Nein, also in Thüringen kenne ich das noch nicht. Und ich kenne es auch nicht im Detail, weil das ist ja jetzt eher in den Kommunalbereich hineinwirkend. Das ist jetzt nicht mein typisches Betätigungsfeld im Moment, weil ich im Prinzip auf die Bundespolitik jetzt erstmal adressiert bin. Denn viele Sachen, die wir ändern müssen, kann man nur im Bundestag ändern. Das ist alles Bundesrecht. Was da wäre? Mal als Beispiel. Wenn ich zum Beispiel angucke, Universaldienst für Breitbandnetze wäre zum Beispiel so eine Sache. Wir haben jetzt gerade das Problem mit der Drosselung, mit der Drosselcom an der Backe. Sowas wäre mit einem ordentlichen Universaldienst einfach gar nicht mehr denkbar. Und ein Universaldienst, das verstehe ich gerade nicht. Was verstehst du darunter? Na, da brauche ich jetzt nicht drunter zu verstehen, der ist ja definiert. Es gibt das Telekommunikationsgesetz, das ist ein Bundesgesetz, aus dem Grunde kann man das auch nur dort ändern. Und dort ist zum Beispiel festgeschrieben, welche Bringepflicht alle Telekommunikationsunternehmen gegenüber ihren Endkunden haben. Und eine Universaldienstverpflichtung ist sozusagen die Mindestqualität, die für eine bestimmte Telekommunikationsdienstleistung abgeliefert werden muss. Derzeit gibt es das nur für Telefonie. Das ist aber eben aus dem Zeitalter, wo Internet noch gar nicht erfunden war. Das gilt aber bis heute. Also das war die Geschichte mit ISDN Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ne? Dass man im Grunde genommen auf dem höchsten Berg in Deutschland ISDN zur Verfügung haben muss. Ja, genau. Und dabei ist ISDN selber noch nicht mal adressiert, sondern es geht hier im Prinzip nur darum, dass eine Mindestservice, und zwar Sprachqualität, muss geliefert werden. Es müssen bestimmte Eigenschaften, die bei uns in ISDN abgebildet sind, vorgehalten werden, weil es ist ja eine europäische Rahmenordnung, die darüber ist. Es gibt eine Richtlinie auch aus der EU, die sozusagen für alle EU-Staaten verbindlich ist und die muss national umgesetzt werden. In Deutschland ist das dann über diesen ISDN-Ausbau geschehen, der im Prinzip jedem garantiert, dass er also einen Telefonanschluss hat und dass er einen Schmalband-Internetzugriff hat. Das ist sehr weich formuliert und der liegt EU-weit eigentlich nur bei 56 Kilo. Das kennt eigentlich fast nur noch der noch mit dem Analogmodem unterwegs war. Ja, 56K Modem. Aber die Telekom möchte sich ja da langsam rausstehlen, ne? Also, weil die ISDN-Anschlüsse sollen ja sukzessive alle gekündigt werden, durch Voice-over-IP ersetzt. Und damit wären sie ja aus der Geschichte ISDN und aus den Verträgen von Anfang der 90er raus, oder? Das ist aber nur eine formale Frage, dass ich das Kind anders benenne. Für den Endkunden tut sich hier eigentlich jetzt keine Verbesserung daher auf, sondern man geht in die neuen Netze. NGA ist das, Next Generation Access. Das bedeutet, dass auf Internet global umgestellt wird. Aber wenn ich im Prinzip ein Kupfernetz habe, wo ich am Ende von irgendwie 12 Kilometer alter Kupferkabelleitung sitze, dann ändert auch die Systemumstellung von ISDN auf NGE für mich als Endkunden gar nichts. Ich kriege nicht mehr Bandbreite, ich kriege keine bessere Verbindung. Ich habe einfach jetzt nur nicht mal mehr diese normale Telefonie zur Verfügung, sondern nur noch Voice-over-IP, was dann im Zweifel noch schlechter sein könnte. Ja gut, was mich dann aber wundert, weil in vielen oder in einzelnen kleinen Dörfern ist halt tatsächlich nur ISDN da, DSL in weiter, weiter Ferne. Von daher ist das für mich eigentlich dann so die Schlussfolgerung, wir wollen Voice-over-IP und das müssen wir dann nicht mehr überall anbieten, weil dann können wir die anderen Dörfer vergessen. Überlassen wir es dann irgendwelchen Leuten. Nein, die Universaldienstverpflichtung, also Telefonie anzubieten, besteht ja nach wie vor. Das heißt, ob ich da jetzt umswitche auf eine andere Technologiebasis, ist hier eigentlich unerheblich. Ich muss auch auf der Alm der Hütte im Prinzip einen Telefonanschluss bieten können. Ich habe nur die Möglichkeit, natürlich dann auch jede andere Technologie, also zum Beispiel auch Richtfunk zu verwenden. Aber es ändert sich jetzt an der Qualität für den Internetzugang, also den breiten Informationszugang jetzt für alle Bürger natürlich nichts. Weil diesen Zugang kann ich nur über ein zeitgemäß angemessenes Medium, also technologisches Medium realisieren. Und wenn ich das Netz lasse, wie es jetzt ist, und einfach nur die dahinterliegende Technologie ändere, bin ich da jetzt nicht für alle flächendeckend sozusagen in dem Bereich, wo ich das auch wirklich anbieten kann. Und wir haben ja noch ein anderes Problem dabei, darüber wird jetzt noch gar nicht, also in der großen Öffentlichkeit so gesprochen, weil jetzt die Drosselung eigentlich mehr so die Medien berührt. Die Telekom ist ja zurzeit auch dabei, das sogenannte Vectoring einführen zu wollen, was im Prinzip zu einer Remonopolisierung durch die Hintertür führt. Das heißt, damit hat sie oder hätte sie bei positiver Entscheidung die Möglichkeit, eigentlich alle alternativen Anbieter aus ihren alten Netzen wieder rauszuwerfen, sodass uns das eigentlich in der Marktliberalisierung, dass also andere Anbieter auf dem Markt auch in den Endkundenbereich vorstoßen können, wieder um Jahre zurückwerfen würde. Also mit anderen Worten, tatsächlich Netz in Bürgerhand, oder? Das ist auf alle Fälle eine zielführende Idee, wobei Bürgerhand jetzt erstmal zu definieren würde, das können natürlich zum Beispiel auch Stadtwerke sein, das können Gemeindewerke sein. Es muss einfach so sein, dass die Daseinsvorsorge auch regional gefasst werden kann, dass die Möglichkeit überhaupt besteht. Und diese Möglichkeit ist bisher in der Kommunalgesetzgebung einzig in NRW im Kommunalgesetz verankert. In anderen Bundesländern ist das derzeit nicht. Das heißt, die Gemeinden dürfen diese Leistung nicht mal anbieten. Dürfen nicht? Also die Stadtwerke gibt es schon einige. Gelsenkirchen zum Beispiel hat ein eigenes Netz. Ich weiß, in Dortmund, die DSW hat ein eigenes Netz. Ja, ja. Ich rede ja davon. NRW ist das einzige Bundesland, wo es geht. Ach so. Weil die haben es in der Kommunalverfassung, haben die das verankert, dass die Gemeinden das anbieten dürfen. Und dort ist Telekommunikation explizit benannt, dass es auch nicht in den Bereich fällt, wo es immer heißt, wenn der Markt das besser kann, darf die Kommune nicht. Und das ist dort nicht so. Telekommunikation darf in NRW von allen Kommunen angeboten werden. Ist mir neu. Und ich wohne in Dortmund. Ja gut, aber auch erst seit 10 Jahren mit eigener Enklave. Es ist ja so, es ist ja ganz klar, nicht jeder kann alle Gesetze kennen. Es gibt Unmengen von Regelungen und Gesetze auf Bundesebene, auf Landesebene. Hier ist mal der positive Fall zu betrachten, dass NRW an dieser Stelle einfach fortschrittlicher war als alle anderen Bundesländer. Deshalb verweisen wir auch immer gerne darauf, wenn wir Forderungen aufmachen, auch für Thüringen, ändert doch die Kommunalordnung in dem Sinne wie in NRW und ihr hättet viele Probleme vom Hals. Das ist interessant. Also das ist eigentlich das, was wir uns als Radio auch auf die Fahne geschrieben haben. So mal die Unterschiede mal zwischen den einzelnen Bundesländern herauszuarbeiten. Wo kann man was tun? Wo kann man dann eventuell interagieren etc. pp. Also das ist mal ein geiles Beispiel, finde ich cool. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Was machst du sonst noch so im Land Thüringen, bei den Piraten? Ach, das ist jetzt schwierig. Also im Moment sind wir schon im Wahlkampfmodus. Das heißt, wir bereiten uns aktiv natürlich darauf vor, dass wir unsere sehr großflächigen Wahlkreise natürlich entsprechend bereisen müssen, später natürlich auch entsprechend plakatieren müssen, was ein ziemlich großer Aufwand ist. Wir sind auch nicht so ein großer Verband, haben aber eine ziemlich große Fläche. Wir sind ein dünn besiedeltes Flächenland Thüringen mit sehr vielen kleinen Siedlungen, die ziemlich weit auseinander liegen. Also wir haben da anstrengende Zeiten vor uns und darauf bereiten wir uns zurzeit aktiv vor. Genau, und ganz schön viel Wald. auch schön viel Wald, vor allem Schönwald. Ja, vor allem Schönwald. Also ich kann jedem, der hier zuhört, einfach nur mal empfehlen, da runter Richtung Weimar zu marschieren. Alleine Weimar ist schon mal ein super, super Ausflugsziel. Wer dann gleich noch ein bisschen Kultur haben will, braucht dann nur hoch auf den Berg marschieren und die KZ-Gedenkstätte sich angucken oder der Rennsteig. Also das ist dann schon eine geniale Ecke. Friedrich Roder und Co., also das ist schon cool. Oder Eisenach. Also ihr habt da wirklich einiges zu bieten. Wir haben da nicht nur einiges, wir haben da echt sehr viel zu bieten. Das sind auch Tourismuszentren, die auch sehr gerne und sehr gut besucht werden. Und wo man jetzt wieder die Kurve schlagen kann, wo es natürlich ein echter Wettbewerbsnachteil ist, wenn diese Orte zum Beispiel unzureichend mit Breitbandanbindung versorgt sind. Und dafür kämpfe ich auch beruflich. Solche Probleme in Thüringen, ja? Wir haben dort durchaus noch erhebliche Probleme, weil wir eben das Problem haben, wir haben viele Kilometer Trassen zu verlegen bei sehr kleinen Einwohnerzahlen, was sich natürlich für jeden Anbieter zu einem Problemmodell entwickelt, weil es ist ja keinem Anbieter zu verdenken, dass er am Ende des Tages seine Investitionen natürlich auch irgendwo mal wieder zurücksehen will und auch ein angemessener Unternehmerlohn natürlich am Ende bei rauskommen soll. Wenn ich mir aber überlege, dass, sagen wir mal, standardmäßig 40 Euro pro Monat für so einen Anschluss, wenn man die mal rechnen würde, und ich habe aber nur einen Ort, der nur 50 Haushalte hat, muss aber, ich sag mal, 500.000 investieren, wie lange das dauert, bis die 500.000 alleine zurückgeflossen ist. Die Banken wollen auch noch ihren Zins sehen. Es ist schon schwierig. Mit anderen Worten, man muss nicht nur in der Kommunikationspolitik etwas ändern, sondern auch in der Finanzpolitik. Ja, wobei auch das nicht so einfach ist. Man kann auch hier wieder den Vergleich der Bundesländer nehmen. Wenn ich mir Baden-Württemberg oder Bayern angucke, die Geberländer im Finanzausgleich, die natürlich finanziell ganz anders aufgestellt sind als Thüringen. Thüringen ist eins der Nehmerländer und auch nicht unbedingt eins der reicheren Nehmerländer. Aber Freistaat. Ja, na gut, aber dafür kann ich mir erstmal an der Stelle nichts kaufen. Schade eigentlich. Ich dachte. Nein, dafür gibt's jetzt keinen Bonus. Da kriege ich auch den Breitbandanschluss nicht schneller oder billiger für, sondern da muss ich also genauso kämpfen wie die Nicht-Freistaaten nördlich von uns, also Sachsen-Anhalt oder ähnliche, die auch erheblich an der Stelle zu tun haben. Wie ist das eigentlich, weil du gerade Sachsen-Anhalt ansprachest? Seid ihr eigentlich eher im Osten vernetzt oder geht das jetzt oder eigentlich länderübergreifend? Hessen seid ihr ja nun direkt angrenzend, Bayern. Was habt ihr noch? Ihr habt Niedersachsen, ne? Niedersachsen, wir haben Hessen, wir haben Sachsen-Anhalt und damit sind wir einmal in den Kreis rum jetzt. Kreis rum, ja. Aber Vernetzung da, ist da was vorhanden? Wenn ja, wie? Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem einen Dreiländer-Stammtisch gemacht, der war in Nordhausen. Geil. Ja, das ist wirklich geil und da arbeiten wir weiter dran. Wir sind mit Sachsen relativ gut vernetzt. Das wäre jetzt wieder die Frage in Richtung Osten. Aber alleine in Nordhausen, da geht es ja dann Niedersachsen nachher und auch Hessen. Und auch dort ist geplant, dass wir länderübergreifend hier zusammenarbeiten. Und alleine, ich habe es ja in der Fläche angesprochen, es geht ja zum Beispiel den Bayern im Norden nicht viel anders als uns im Süden. Weil das ist halt dieses fränkische Land, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Das ist auf der einen wie auf der anderen Seite der Grenze genauso dünn besiedelt, sodass dieselben Probleme hier vorliegen und wir haben uns schon verständigt, dass wir uns gegenseitig im Wahlkampf natürlich dort massiv unterstützen wollen, soweit das in unseren Kräften möglich ist. Und Bayern hat ja hier eine ganz wichtige Vorreiterrolle, weil ja kurz vor den Bundestagswahlen in Bayern auch nochmal entscheidend gewählt wird. Ich denke mal, was sehr gut ausstrahlen wird, wenn dort ein richtig gutes Ergebnis eingefahren wird. Mit Sicherheit. Eine Woche zuvor sind da die Wahlen in Bayern, wobei ein guter Gradmesser dürften jetzt die Wahlen in Schleswig-Holstein sein, die Kommunalwahlen, 26. Mai, für alle die, die es noch nicht wissen. Ja, ich denke mal, das ist sozusagen der erste Anstoß, den wir dort haben, wo wir zeigen können, Piraten sind da, Piraten sind wichtig und Piraten bringen uns echt vorwärts. Alles klar. Ich möchte von euch in Zukunft noch viel mehr hören. Also gerade was dieser Dreiländereck-Stammtisch angeht, würde mich sehr interessieren, wenn wir da weiter was voneinander hören. Ihr könnt Podcasts machen, schickt zu uns hin, einfach vorbei. Wie gesagt, wir können ja noch Kontaktdaten ausknobeln. Alles klar. Ich wünsche dir was. Andreas, vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich auch. Wir hören uns. Tschüss. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.